dass jeder einfach seinen Teil auch spielt. So, let's pray and let's get into the message. Lass uns beten, dann werden wir mit der Botschaft beginnen. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you for who you are in our lives. Danke, wer du bist in unserem Leben. Your kingdom is coming. Dein Reich, es kommt. Thy will be done. Dein Wille geschehe. On earth as it is in heaven. Im Himmel wie auch auf Erden. Father, I pray that you would speak to us tonight. Vater, ich bitte, dass du zu uns sprichst. To the depths of our hearts. Hinein in die Tiefen unseres Herzens. Tonight's message would make a difference. Dass diese Botschaft heute Abend einen riesen Unterschied ausmacht. For all of eternity. Für alle Ewigkeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Tonight I want to talk about empowering love. Heute Abend möchte ich sprechen über eine Liebe, die bevollmächtigt. Empowered love. Eine bevollmächtigte Liebe. How love is empowered. And how exactly. Aber wie wird genau love Liebe is empowered. So vollmacht? I want to show you a couple of verses on the screen. Ich möchte ein paar Verse zeigen. I want to talk about forgiveness today. Ich möchte heute sprechen über Vergebung. Because that's what empowers our love. Denn genau das ist ja das, was unsere Liebe bevollmächtigt. The mercy of God empowers our love. Die Barmherzigkeit Gottes macht unsere Liebe kräftig und machtvoll. Psalm 130, verse 3. Psalm 130, Vers 3. It says that we learn the fear of the Lord through His forgiveness. Es heißt, dass wir die Furcht des Herrn erst lernen durch seine Vergebung. Now, before we begin, bevor wir anfangen, God's mercy. Gottes Barmherzigkeit is not unconditional. Ist nicht bedingungslos. That might sound strange, but it's not unconditional. Das klingt irgendwie seltsam, aber sie ist nicht bedingungslos. But, aber with a big B, mit einem großen B, a big U and a big T. But, U und T im Englischen. You can just translate. Aber im Deutschen. Thanks. But. Aber God's mercy is inexhaustible. Gottes Barmherzigkeit ist unerschöpflich. Psalm 103. Psalm 103. Verse 11. Vers 11. As high as the heavens above the earth. So hoch wie die Himmel sind über der Erde. So great is God's love. So groß ist Gottes Liebe. Toward those who fear him. Gegenüber denen, die ihn fürchten. And it's talking about his mercy. Und er spricht jetzt über seine Barmherzigkeit. We'll get to that in a couple minutes. Und dazu kommen wir in ein paar Minuten. God's love, God's forgiveness, His mercy is inexhaustible. Gottes Liebe, Gottes Vergebung, seine Barmherzigkeit ist unerschöpflich. But it is also conditional. Aber es ist eine Bedingung daran geknüpft. And we find that here in Matthew 6:14. Und die finden wir hier in Matthäus 6, Vers 14. If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. It's a condition. Da ist diese Bedingung. Next verse. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehung nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehung nicht vergeben. That's a condition. Da ist die Bedingung. Now, the next verse. Nächster Vers. There's a story in Luke chapter 7 of a woman who comes and washes the feet of Jesus with her hair. Da gibt es eine Frau in Lukas Kapitel 7. Sie kommt zu Jesus und wäscht ihm seine Füße und trocknet dann die Füße mit ihrem She Haar comes ab. Right into the house of a Pharisee. Sie geht direkt hinein in das Haus eines Pharisäers. And the Pharisees begin to criticize. Die Pharisäer fangen an, sie zu kritisieren. And Jesus makes the statement. Aber Jesus spricht da aus. In Luke 7:47. In Lukas Kapitel 7, Vers 47. I tell you, her sins, and they are many, have been forgiven. Ich sage euch, ihre Sünden, und sie sind viele, sie sind vergeben. So she has shown me much love. Denn sie hat so viel geliebt. Next verse. But a person who is forgiven little shows only little love. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. It is the mercy of God that empowers our love. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, die unsere Liebe bevollmächtigt. Now let's go to Psalm 103. Gehen wir zum Psalm 103. As high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. so hoch wie die Himmel über der Erde sind, so groß ist seine Liebe für die, die ihn fürchten. That's in a new international version. Das ist war jetzt NIV. But in the New Living Version, it translates love as unfailing love. In the New Living heißt es die nie versagende Liebe. But in the Amplified, it doesn't use the word love. It says His mercy and His kindness. In der Amplified, der erweiterten Version im Englischen, da heißt es seine Barmherzigkeit und seine Freundlichkeit. Which is the most accurate. Das ist eigentlich am genauesten. It's talking about His mercy. Er spricht über seine Barmherzigkeit. Because the context is all about our sin. Weil der Zusammenhang, da dreht es sich ja um unsere Sünden. And the word unfailing. Und das Wort nie versagend. Can also be translated inexhaustible. Kann auch übersetzt werden mit unerschöpfliche. God's mercy is unfailing because it is inexhaustible. Gottes Barmherzigkeit versagt nie, weil sie ja unerschöpflich ist. Think of the air that we breathe. Denk einmal an die Luft, die wir atmen. It is inexhaustible. Unerschöpflich. You can breathe and breathe and breathe. Wir können einfach Atem holen und Atem holen, wie wir wollen. Und wir brauchen nie Sorgen haben, dass vielleicht keine Luft mehr da wäre zum Atmen. We're having an air shortage. Everybody breathe less. Also wir haben eine Luftknappheit. Bitte weniger atmen. We never think about breathing too much. Wir denken ja nie darüber nach, dass wir vielleicht zu viel atmen könnten. Air is unconditional. Die Luft ist einfach bedingungslos. In that it is free. Also in der Weise, dass sie ja frei verfügbar ist. But it is not unconditional. Aber in einer anderen Weise ist sie nicht bedingungslos. Because we have to inhale it. Denn da ist ja die Bedingung dran geknüpft, dass wir sie auch einatmen müssen. It is conditioned on inhaling it and exhaling it. Die Bedingung ist, dass wir es einatmen und wieder ausatmen. And if you only inhale it, if you don't inhale it, you'll die. Also, wenn man es nicht einatmet, stirbt man. And if you don't exhale it, you'll die. Und wenn du nicht ausatmest, wirst du auch sterben. And it's the same way with the mercy of God. Und genauso ist es mit der Barmherzigkeit Gottes. I want to show you a principle that I've been living for years. Ich möchte euch jetzt ein Prinzip zeigen, nachdem ich schon über Jahre hinweg that lebe. That has always empowered me. Und das hat mir immer wieder neue Kraft gegeben. Now, I don't know how many people here like sin on a daily basis. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier sind, die so täglich sündigen. When I get irritable with something that like construction work or also wenn ich da irgendwie etwas reizt oder irritiert, vielleicht beim Bauen, I'm under pressure oder ich irgendwie unter Druck bin, and I'm really working my butt off, und da arbeite ich wirklich hart, ich schwitze, I've got to really exert energy and und da geht's voll los mit der Arbeit jetzt, use tools and I've got a deadline and ich muss meine Werkzeuge richtig einsetzen und da ist noch vielleicht ein Termin drauf, and then I can't find a tool, und dann finde ich irgendwie ein Werkzeug nicht, and I'm wasting time, und die Zeit läuft so dahin, things tend to come out of my mouth that should not come out of my mouth, und dann kann es passieren, dass da Dinge aus meinem Mund hervorkommen, die da and gar nicht I rauskommen say, sollten, oh, God, I'm sorry. Ich sag Gott, Entschuldigung, tut mir leid. And then 5 minutes later, I'm sorry again. 5 Minuten später, and then, Entschuldigung. I'm sorry again. Entschuldigung. And I spend the whole day saying I'm sorry again. Und der ganze Tag vergeht damit, dass ich nur sage, tut mir leid. And I get on my knees at the end of the day and I say, wow, what a miserable day. I'm so sorry for everything. Und am Ende des Tages, was für ein erbärmlicher Tag. Es tut mir so leid, Herr. I got a lot of work done, but man. Viel Arbeit ist geschafft worden, aber Mann, Mann, Mann. Boah. How many times can we ask God for forgiveness? Wie viele Male können wir Gott um Vergebung bitten? It is inexhaustible. Es ist unerschöpflich. Now there's something coming. It's inexhaustible. Unerschöpflich. Peter asked the Lord in Matthew chapter 18. Petrus fragte den Herrn in Matthäus Kapitel 18, if someone sins against me, wenn jemand gegen mich sündigt, how many times should I forgive them in a day? 7? Wie oft sollte ich ihm jetzt vergeben an einem Tag? 7 Mal? No. Nein. I say 70 times 7. Ich sage euch, 70 mal 7. Our forgiveness should be inexhaustible. Unsere Vergebung sollte unerschöpflich sein. And Jesus said in Luke chapter 17 verse 3. Und Jesus sagt in Lukas Kapitel 17 Vers 3. That is in a day. Dass es ja einen einzigen Tag betrifft. Not a lifetime. Nicht die Lebenszeit. In one day. Einen Tag. God's mercy is inexhaustible. Gottes Barmherzigkeit ist also unerschöpflich. But it's conditional. Aber an eine Bedingung geknüpft. We've got to receive it. Wir müssen es empfangen. Number one. Punkt 1. And we've got to give it. Und wir müssen es auch weitergeben. Number two. Punkt 2. Matthew chapter 10 verse 8. Matthäus Kapitel 10 Vers 8. Freely we have received, freely give. Denn frei habt ihr ja empfangen, also gibt auch freigebig. I'll illustrate this whole thing and I'll show you a beautiful cycle that works in the kingdom of God. Ich werde euch das jetzt veranschaulichen und euch dabei einen wunderbaren Kreislauf zeigen, so wie es einfach im Reich Gottes funktioniert. Let's use cigarettes. Nehmen wir mal Zigaretten. I don't know how many people smoke cigarettes here, but ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt hier vielleicht Zigaretten rauchen. I went into Google last night. Gestern Abend habe ich mir das angeschaut im Google. I put this question in. Und habe diese Frage da angetippt. Is cigarette smoking beneficial to your health? Kann Zigarettenrauchen irgendwie nützlich sein für deine Gesundheit? And I got a surprising response. Und da gab es eine überraschende Antwort drauf. Actually, yes. Ja, tatsächlich. Makes a lot of you guys happy. Also, jetzt seid ihr glücklich, wen es betrifft. It's very good if you're schizophrenic. Also, es ist zum Beispiel sehr gut, wenn du Schizophrenie hast. If you have if you're schizophrenic, it actually is good for you. Wenn du schizophren veranlagt bist, ist es wirklich gut sogar. And if you smoke cigarettes, you have 50% less chance of getting Alzheimer's and Parkinson's disease. Und wenn du Zigaretten rauchst, hast du 50% weniger Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht Alzheimer oder Parkinson bekommst. Just one catch. Da ist nur ein Haken dran. You have to stop before you get cancer. Aufhören, bevor du Krebs bekommst. If you can stop. Wenn du denn aufhören kannst. I think I'd rather take the risk with Parkinson's and Alzheimer's. Ich glaube, ich würde eher das Risiko eingehen, Parkinson oder Alzheimer zu bekommen, than take the risk of getting cancer. Als das Risiko, Krebs zu bekommen. And having smelly breath all my life. Oder auch einfach diesen Mundgeruch verbrauchen zu haben. But I'll just use this illustration. Aber ich möchte einfach dieses Beispiel mal verwenden. Okay. I have a problem with smoking cigarettes. Ich habe ein Problem, ich rauche Zigaretten. It grieves the Holy Spirit in me. Und es betrübt den Heiligen Geist in mir. So, I smoke a cigarette. Ich rauche eine Zigarette. I know it's wrong. Eigentlich weiß ich es verkehrt. So I finish a cigarette and I say, God, forgive me. Nach der Zigarette sage ich, oh Gott, vergib mir. And I say, God, how many cigarettes can I smoke in a day and you'll still forgive me? Und dann frage ich Gott, wie viel kann ich rauchen, sodass du mir immer noch vergibst? Seven? Sieben vielleicht? And God says, no. Gott sagt, nein. 70 times seven. 70 mal sieben. Really? Wirklich? I can smoke 70 times seven? Ich kann 70 mal sieben rauchen. Sure. Sicher. But there's a catch. Aber beachte den Haken. God's mercy is inexhaustible. Gottes Barmherzigkeit ist unerschöpflich. But your humility to receive it is not. Aber deine Demut, diese Barmherzigkeit zu empfangen, die ist es nicht. I believe the deepest part of the ocean is in the Indian Ocean, right? Ich glaube, der tiefste Teil der Ozeane ist im Indischen Ozean. 11 kilometers deep, is that right, Markus? 11 Kilometer Marianengraben. It's like 11 kilometers down. Etwa 11 Kilometer. And my humility is about as much as I can hold my breath and swim straight down. Und meine Demut reicht vielleicht so weit, wie ich meinen Atem halten kann und dann einfach groß untertauchen und auftauchen muss. Or as high as I can jump to the end of the universe. That's oder vielleicht so hoch ich springen kann im Vergleich zum Ende des Universums. God's mercy is inexhaustible. Aber Gottes Barmherzigkeit ist unerschöpflich. Now Jesus told the story of a man who came to him. He was a servant. Jesus erzählt die Geschichte von einem Mann, der da zu ihm kam. Er war ein Diener. Who had to give an account. Und der musste Rechenschaft abgeben. Who owed him money. Und er schuldete ihm etwas. It was millions of euro, millions. Und es waren Millionen von Euro. And the king was going to throw him in prison and sell his family. Und es war schon beabsichtigt, dass der König ihn ins Gefängnis wirft und dann seine Familie verkauft. The man begged and cried and, oh, please, und er hat geschrien und gebettelt und gefleht, bitte, bitte. And the king felt compassion. He says, okay. Und so hatte der König Mitgefühl mit ihm und sagte, okay. Your debt is released. You're forgiven. Deine Schuld ist erlassen. Du hast Vergebung. All of it? Wirklich alles? All of it. Alles? I mean, ja. Like every cent? Jeder Cent? It's gone. You're free. Weg. All of it. Bist frei. Okay. Thank okay. you. Na, danke. And he goes his way. Und er geht seine a few days later, he finds some guy who owes him a couple hundred euro. Ein paar Tage später findet er einen Typen, der schuldet ihm ein paar Euro. Takes the guy, throws him in prison. Er nimmt ihn, er greift ihn und wirft ihn ins Gefängnis. The king finds out. Der König hört davon. He calls the man before him. Er lässt ihn zu sich kommen. And he says, hey, I forgave you this huge debt of millions. Habe ich dir nicht da diese riesige Summe von Millionen einfach erlassen? Now watch the next statement. Schaut mal die nächste Aussage. Should you not have forgiven your servant just as I forgave you? Hättest du nicht deinem Diener so vergeben sollen, wie ich dir vergeben habe? And he threw him in prison. Und so warf er ihn einfach ins Gefängnis. And delivered him unto the torturers. Und übergab ihn den Folterknechten. He didn't just put him in prison, he had him tortured. Er hat ihn nicht nur ins Gefängnis gegeben, er hat ihn foltern lassen. There's nothing that gets God more upset. Da gibt es nichts, was Gott mehr aber zur Rage bringt. Than people who receive his forgiveness who don't give it. Als Menschen, die die Vergebung empfangen, aber nicht weitergeben. It doesn't upset God to give forgiveness. Es regt Gott nicht auf, Vergebung zu geben. It gets God upset when what we receive we don't give. Aber es regt ihn auf, wenn wir das, was wir empfangen haben, nicht weitergeben. I was at a restaurant in the States in July. Im Juli war ich in einem Restaurant. Mary's father took us out to a beautiful buffet. Der Vater von der Mary hat uns ausgeführt und da war ein wunderschönes Buffet. And the sign said, und da war ein Schild. Take what you want. Nimm dir, was du möchtest. But you will pay for what you leave. Aber du wirst zahlen für das, was du übrig lässt. Take what you want. Nimm, was du möchtest. But you will pay for what you leave. Aber du wirst dafür zahlen für das, was du übrig lässt. God is saying, hey, you take what you want. Nimm, was du möchtest. But you will pay for what you don't give. Aber du wirst zahlen für das, was du nicht weitergibst. So take a deep breath of mercy. Hol tief Luft und atme die Barmherzigkeit ein. Because what goes in better come out. Denn was hereinkommt, besser ist auch, wenn es wieder ausatmest. Or you're going to die. Oder du wirst sterben. Now watch how this works. Schaut, wie das funktioniert. So I smoke 40 cigarettes a day. So rauche ich jetzt 40 Zigaretten am Tag. God forgive me. Gott vergib mir. God forgive me. Gott vergib mir. God forgive me. Gott, bitte vergib mir. Oh, it hurts. God forgive me. Gott vergib mir. I wonder how long your humility can hold out. Ich frage mich, wie lange da deine Barmherzigkeit, deine Demut reicht. Because receiving mercy will be the most humble thing you ever do. Denn Barmherzigkeit zu empfangen ist ja das Demütigendste, was du tun kannst. And God's not up there thinking, hey, you know what? My forgiveness is running out. Und Gott ist ja nicht da oben und sagt, meine Vergebung, die ist bald zu Ende. God is just up there with a smile saying, take as much as you want. Gott sitzt oben, er lächelt, sagt, nimm so viel in Anspruch, wie du möchtest. Because as much as you take, denn so viel, wie du da nimmst, you better be ready to give. Sei bitte auch besser bereit, dass es auch wieder weitergibst. So we receive mercy. So empfangen wir Barmherzigkeit. And God says, fine. Und Gott sagt, okay, my gut. Mercy is inexhaustible. Meine Barmherzigkeit ist unerschöpflich. Now go to work. Nun geh zur Arbeit. Freely you have received. Denn frei hast du ja empfangen. Freely give. Und so gib es auch freigebig. Now mercy translates into love. Die Barmherzigkeit lässt sich auch umsetzen she in Liebe. Was forgiven much, so she loves much. Sie hat viele Vergebung empfangen, als sie hat auch viel geliebt. And you have all the characteristics of love in 1 Corinthians 13. Und findet all die Merkmale der Liebe in 1. Korinther Kapitel 13. Love suffers long. Love is kind. Die Liebe, sie ist langmütig. Love, sie ist gütig. Doesn't think evil. Sie denkt nichts Böses. It's not proud. Ist nicht stolz. It's not puffed up. Ist nicht aufgeblasen. It doesn't behave itself weird. Benimmt sich nicht irgendwie seltsam. It's not, doesn't seek its own. Sucht nicht das it's eigene. Not easily provoked. Ist nicht leicht gereizt. It's not envious. Ist nicht neidisch. So now I'm in a situation. Und jetzt bin ich in einer Situation. And God wants me to begin to exercise my spiritual muscles. Und Gott möchte, dass ich meine geistlichen Muskeln da übe und spanne. He wants me to now manifest His love. Gott möchte, dass ich seine Barmherzigkeit, seine Liebe manifestiere. Out of thankfulness for all I've received. Aus Dankbarkeit für all das, was ich empfangen habe. So I'm in a situation. Und jetzt bin ich in einer Situation. And someone totally irritates me. Und es gibt jemand, der mich total irritiert. And God says, Gott sagt, Mercy. Barmherzigkeit. Suffer long, forbear. Sei langmütig, ertrag dies. Don't react. Reagiere nicht. Forgive them. Vergib ihnen. As I have forgiven you. So wie ich dir vergeben habe. Ephesians 4:32. Epheser Kapitel 4, Vers 32. Wow. Wow. And this is all the result of receiving mercy. Und all das ist das Ergebnis davon, Barmherzigkeit zu empfangen. God wants His inexhaustible mercy to leave an impression on my heart. Gott möchte, dass seine unerschöpfliche Barmherzigkeit einen tiefen Eindruck in meinem Herzen hinterlässt. Lord, Herr, wow, I did 40 cigarettes today. I'm so sorry. Heute waren es 40 Zigaretten. Es tut mir wirklich leid. God says no problem. Gott sagt kein Problem. You are forgiven. Da ist Vergebung. Now go pour out mercy the same way. Jetzt geh und gieße Barmherzigkeit aus in der gleichen Weise. And you know what happens? I'll tell you exactly what happens. Und wisst ihr, was da geschieht? You begin to humble yourself and give mercy. Du fängst an, dich dann zu demütigen und gibst die Barmherzigkeit. In the form of love. In der Form von Liebe. And God pours out His grace upon the humble. Denn Gott, er gießt ja seine Gnade mit dem Demütigen aus. Because it's the most humbling thing I'll ever do to receive mercy. Denn es ist ja das Demütigendste, was ich je tun kann, Barmherzigkeit zu empfangen. And then to humble myself and give it. Dann mich auch zu demütigen, es zu geben. And God says yes. Yes. Gott sagt ja, ja, ja. I give grace to the humble. Look at that guy. Ich gebe Gnade den Demütigen. Schau ihn dir an. And God pours His grace. Und da gießt Gott seine Gnade aus. Hebrews chapter 4 verse 16. Hebräer Kapitel 4 Vers 16. We come to Him to receive mercy. Wir kommen zum Thron der Gnade, um Barmherzigkeit zu empfangen. And then we find grace on top of it. Und dann finden wir noch Gnade darüber hinaus. So we're manifesting Christ. So manifestieren wir Christus. We're thinking, oh, this kind of hurts. Ooh, ooh. Oh, das tut weh. Oh man, I'd like to punch them, but am I liebsten würde ich dich schlagen. Oh God, help me. Gott, hilf ooh. Mir. Mm, I'm biting my tongue. Okay. And God says, ooh, look at that guy. Okay. Gott, and God begins to flood me with His presence. Und Gott überflutet mich mit seiner Gegenwart. He opens my eyes. Er öffnet mir die Augen. And suddenly I get it. God is working in me. Plötzlich begreife ich es. Oh, this is Gott cool. Wirkt in mir. And I come back home and it's like, oh man, that's such a great day. God was working through me. This is so cool. Es war so ein großartiger Tag. Gott hat durch mich gearbeitet. Das something war so I forgot super. To do. I can't remember what it was. Oh, ja, sollte noch etwas machen. Oh, never mind. Ich werde mich you forgot to smoke a cigarette, right? Ich habe vergessen, eine Zigarette zu rauchen. Do you know what happens? Ja. We forget that we're sinners. Wir vergessen, dass wir Sünder sind. Because once the grace of God is flowing through us, wenn die Gnade Gottes durch uns fließt, we get it. We get it. Wir. It's Christ in me. Yes. Christus in the mir. The hope of glory. Ja, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich I'm experiencing it. I see it. Ich erlebe es. Ich sehe cool. es auch. Ja. And I get back home and I'm having Komm a great day. I put some worship music on. Tag. Yeah. All right. Ich Musik. Cool, I got it. Man, super. That was such a great day. Wahnsinn, I'm so tired. Such a I'm going to go to sleep. Ah, ich muss, glaube ich, schlafen gehen. Wake up the next day and you think. Am nächsten Tag wache ich auf, denk mir. I didn't even smoke a cigarette last night. Ich habe gestern Abend nicht eine Zigarette geraucht. You know why? You didn't have time. weißt du was, du hast gar keine Zeit gehabt. You were too consumed with God. You forgot to sin. Du warst völlig eingenommen mit Gott. Du hast vergessen zu sündigen. This is how it works. You just forget. Du vergisst es einfach. And you don't get any glory. Und du bekommst aber gar keine Herrlichkeit. Because you just forgot. Denn du hast einfach vergessen. You don't have time. Du hast gar keine Zeit. But you know what happens now? Aber weißt du, was dann geschieht? The saddest thing in the world happens. Dann beginnt diese traurigste Sache überhaupt. I'm doing so well. Da läuft es jetzt so gut. I got a good self-image. Mein Selbstimage ist gut. I got a nice big Bible. Dicke Bibel dabei. I even like a girl in the church. Ich mag sogar jemanden in der Gemeinde. I'm even thinking of joining a worship team. Ich denke sogar daran, vielleicht mache ich beim Anbetungsteam mit. So cool. Oh, wow, läuft das alles gut. I'm doing real good. Es geht mir wirklich gut. And then I see someone. Dann sehe ich jemand. And I think. Denk mir. What's your problem? Hast du ein Problem? You know how to worship God? Weißt du nicht, wie man Gott anbetet? What's wrong with you? Was hat dir verkehrt? You don't want to be more like me? Du möchtest nicht so mehr sein wie ich? What's wrong with that? What's wrong with that? Was ist da verkehrt an dem? Schau dir den an. Don't get involved. What's wrong with you? Die machen gar nicht mit. Schau. And then they say to you, you know, you're such a dedicated person. Du bist so eine hingegebene Person. You are awesome. Wow, bist erstaunlich. Well, I wasn't always this way, you know? Naja, das war nicht immer so. And then we begin to glory in what the grace of God has made us to be. Dann fangen wir an, uns zu rühmen in dem, was die Gnade Gottes uns gemacht hat. We forget where we came from. Wir vergessen, wo wir herkamen. And instead of saying I am what I am by the grace of God, anstatt dass wir sagen, ich bin was ich bin durch die Gnade Gottes. 1 Corinthians 15:10. 1. Korinther Kapitel 15 Vers 10. We forget that we are what we are by the grace of God. Vergessen wir, dass wir sind, was wir sind durch die Gnade Gottes. And you know what happens? Wisst, was dann geschieht? God begins to resist us. Dann fängt Gott an, uns zu widerstehen. He pulls back his grace. Er zieht seine Gnade zurück. And we're just moving on momentum. Und wir gehen weiter in dem Schwung, den wir gerade noch hatten. The car ran out of gas on the autobahn. Aber auf der Autobahn, das Auto rollt noch dahin. And suddenly we begin to get frustrated. Plötzlich fangen wir an, frustriert zu werden. We begin to get irritable. Wir werden leicht reizbar. Why? Warum? Those that are forgiven little, love little. Denen wenig vergeben ist, die lieben wenig. And I have forgotten that I've been forgiven. Und ich habe vergessen, dass mir vergeben wurde. Suddenly I'm just the way I used to be. Und plötzlich bin ich wieder genauso, wie ich vorher war. And I come home and I'm like, what a crappy, komm nach Hause. A crappy day. Ah, schrecklicher Tag. My people in the church just bug me. Die Leute in der Gemeinde. Stupid girl, she's sitting next to me. Dieses dumme Mädchen da neben mir. Idiot. Wow, was für ein... I'm so bored. So eine Langeweile. And suddenly... Plötzlich... geht's wieder los. Ah, it feels good. Wow. I need this. Ich brauche es. I can't take that church anymore. Ah, ich kann es nicht mehr tragen, diese Gemeinde. Pastor drives me crazy with der Pastor, der macht mich nur verrückt. Stupid messages. Blöde Botschaften. Who can live those messages? Wer kann das leben? Who's got to give in the offering? Und dann noch in die Spende geben? And here comes a huge mistake. Und da kommt jetzt der große Fehler. There's nothing wrong with this cigarette. Ja, ist schon gut mit der Zigarette, ist ja nichts verkehrt. And we defend our sin. Und wir verteidigen unsere Sünde. And we make the decision to no longer receive mercy. Und da treffen wir genau die Entscheidung, nicht mehr länger Barmherzigkeit zu empfangen. Hebrews chapter 3, verse 12. Hebräer Kapitel 3, Vers 12. We depart from the living God. Wir wenden uns ab vom lebendigen Gott. Through an unbelieving, evil heart. Durch ein ungläubiges, bösartiges Herz. And evil means that we are now defending our sin. Und böse bedeutet, dass wir jetzt unsere Sünde verteidigen. And we refuse to confess it and receive mercy. Und wir lehnen es ab, es zu bekennen, um Barmherzigkeit zu empfangen. 3 years later. 3 Jahre später. I wonder how they're doing in the church. Na, was ist da so los in der Gemeinde? Hey, Susie. Susie, get me another beer. Gib mir noch ein Bier. Get me a vodka too. Und ein Wodka dazu. And we just go down the tubes. Und da geht das runter, den Trichter. And we spend our life in a wilderness. Und wir verbringen da unsere Zeit in der Wildnis. Because of Hebrews 3:13. Wegen Hebräer Kapitel 3, Vers 13. The deceitfulness of sin. Da ist dieser Betrug der Sünde. You play with sin and it will deceive you. Du spielst mit der Sünde und sie täuscht dich. Eventually it will deceive you into thinking that it's no longer sin. Schließlich wird es dich darin täuschen, dass du nicht mehr denkst, dass es Sünde ist. Because though God's mercy is inexhaustible, obwohl ja Gottes Barmherzigkeit unerschöpflich our humility is not. Unsere Demut ist es nicht. We are limited in our humility. Wir sind da sehr beschränkt in unserer Demut. How many cigarettes can I smoke? Wie viele Zigaretten kann ich jetzt rauchen? How much humility do you have? Wie viel Demut hast du? And you can still survive. Und du kannst dann immer noch überleben. But, aber to know that God's mercy is inexhaustible, zu wissen, dass Gottes Barmherzigkeit unerschöpflich and ist I receive it, und ich empfange and es I say, God, I'm, thank you. Und sage, Gott, danke. You know I want to follow you. Du weißt, dass ich dir folgen möchte. Thank you. Danke. I'm going to give it the same way you gave it to me. Ich werde es genauso, wie du es mir gibst, werde ich es auch and weitergeben. And then it translates into love. Und dann wird es umgesetzt in Liebe. The next person you see that totally irritates you. Und dann die nächste Person, die dich da völlig irritiert. Oh, help me, Father. Vater, hilf help me mir. To express what you've given to me. Hilf mir, dass ich das auch ausdrücken kann, was ich von dir empfangen and habe. Suddenly my attitude is different. Plötzlich ist meine Einstellung ganz anders. And as I give mercy, God gives me grace. Und wenn ich da Barmherzigkeit austeile, gibt mir Gott Gnade. And then I forget that I'm a sinner. Und dann vergesse ich wieder, dass ich ein Sünder war. But I keep making a confession of thankfulness. Aber ich höre nicht auf, da meine Dankbarkeit zu bekennen. Because I know it's his grace. Weil ich ja weiß, es ist seine Gnade. And as long as I keep thanking him and und solange thanking ich einfach immer weiter ihm danke, God, this is not me. Gott, das bin ich ja nicht selbst. Thank you. Danke, dass I could du es never bist. Do this das könnte ich nie tun selbst. Thank you. Danke dir. Thank you. Danke dir. And as long as we keep thanking him, the grace keeps flowing. Und solange wir danken, strömt seine Gnade. And if we fail again, und wenn wir vielleicht versagen und fallen, do something, we say, God, forgive me. Irgendetwas Verrücktes machen, it just fuels the whole thing again. Vergib mir, Herr. Und dann wird das Ganze wieder neu in Gang gesetzt. End with a little story. Wir schließen ab in einer kleinen Geschichte. 2 Samuel, Chapter 23. 2. Samuel, Kapitel 23. David, with his mighty men running from Saul. David rennt mit seinen Mächtigen vor Saul weg. He's in the mountains. Er flieht vor ihm. Er ist in den he's Bergen. Hiding from the armies below. Und er verbirgt sich da vor den Armeen, die ihn verfolgen, and die da unten am Berg the sind. Army below has surrounded the well of Bethlehem. Und die Armee da unten hat die Quelle von Bethlehem umzingelt. And David just says, oh man, I'm dying of thirst. Oh Mann, der David sagt, ich habe so einen Durst. Would I love some water from the well of Bethlehem? Ah, ich würde es so lieben, etwas Wasser zu haben von der Quelle in Bethlehem. And three of his mighty men hear this. Und drei von seinen mächtigen Männern hören das. And they say, let's go. Wir werden es suchen. So they go down and they break through the fence. Da gehen sie runter, die durchbrechen die Verteidigungslinien. They break through and they get a cup out of the well. Dann haben sie da einen Kelch and aus der Quelle. They fight their way out. Und sie kämpfen sich da durch. All for a cup of water. Alles nur für einen Kelch and von Wasser. They run up the hill. We got it. Und sie rennen wieder rauf. We did it. Yeah. Wir haben es, wir haben es. And they come all the way up. Don't drop it. Nicht verschütteln. We'll have to go back. Wir müssen da zurückkommen. Oh, there's nothing there. Okay, okay, and they get up there. David. David. Yeah? Ja. For you. Für dich. Water. Wasser. From the well of Bethlehem. Aus der Quelle Bethlehem. Because we love you. Wir lieben dich. And he looks at it. Und er schaut. Thank you. Danke. You guys did this for me? Für mich? Yeah, we love you. Ja, wir lieben dich. Thanks, guys. Danke, Jungs. Goes before the Lord. Er tritt vor den Herrn. And he says, God, sagt Gott. I'm not worthy of this. Dessen bin ich doch gar nicht würdig. And he pours it as an offering to the Lord. Und er gießt es aus als eine Gabe für den Herrn. The next time somebody compliments your spirituality, das nächste Mal, wenn jemand da deine Geistlichkeit irgendwie Komplimente macht, and how awesome your life is, und er sagt, wie erstaunlich dein Leben ist, don't drink the cup. Trinke diesen Kelch nicht. Pour it out unto the Lord. Gieß es aus hin dem Herrn. Hey, you know what? You really blessed me. You're awesome. Du bist super, du hast mich gesegnet. Wow. Well, I try. Naja, ja. Ich hab's gurgle, gurgle, gurgle, gurgle, gurgle. Da geht's die Kehle runter. Consuming the glory of God on your stinking flesh. Die Herrlichkeit Gottes verzehren in deinem stinkenden Fleisch. Well, I am what I am by my own efforts. You know what I mean? Ich bin, was ich bin, durch meine eigene Leistung. I mean, I get some help from God now and then, but. Na ja, ab und an mal hilft mir Gott. Stimmt schon. Wow, God is looking down and saying, David, sagt, oh, David, come Mann, here. And Mann, David's Mann. Like, don't David do sagt, it, don't do it. David schreit runter, nein, mach's nicht. Gurgle, gurgle, gurgle, and you drink it all. Und da ist er drunter. And now you've become a Pharisee. Jetzt bist du der Pharisäer. And you're in church. Wir sind in der Gemeinde. Boy, I love my new life. Ich liebe mein neues Leben. I thank you, Lord, that I'm not like them. Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie sie. I tithe. Ich gebe meinen Zehnten. I've even sang on the worship team once. Ich lese meine Bibel. Ich habe mich sogar mal eingeschrieben für das Anbetungsteam. Ich bin da in dem Team, was die Gastfreundschaft hier erzeugt. I thank God, I'm not like those who always come late. Und ich danke Gott, dass ich nicht so bin wie die, die mal spät kommen. And God says, "Oh, why did you do that?" Gott sagt, oh Mann, warum hast du das gemacht? Schau dir das you an. You don't get it. Du kapierst es nicht. And the process starts all over. Und der ganze Prozess muss wieder ganz von neuem beginnen. I've been through this process like 600-700 times, you know. Ich bin da vielleicht schon 600-700 Mal den Prozess durch. I'm finally slowly getting it. Langsam bekomme ich es. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you for your mercy. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit. When we become Pharisees, wenn wir zu Pharisäern werden, and you forgive us, und du uns vergibst, for consuming your grace, dafür, dass wir deine Gnade verzehren, upon our flesh, in unserem Fleisch, for glorying in something that you did, dass wir uns dafür rühmen, für das, was du getan hast. Thank you for even forgiving our pride. Danke, dass du selbst unserem Stolz vergibst. We love you tonight, Father. Wir lieben dich heute Abend, Vater. What a plan. Was für ein Plan. That your love is unfailing. Dass deine Liebe nie versagt. Your love is inexhaustible. Deine Liebe ist unerschöpflich. We just need to receive it. Wir müssen es einfach nur empfangen. Humble ourselves and say, Father. Demütigen und sagen, Vater, forgive me. Vater, vergib mir. So tonight, what do you need forgiveness for? Heute Abend, wofür brauchst du Vergebung? Don't hide it. Verberg es nicht. Reveal it and God will heal it. Offenbare es und Gott wird es heilen. Maybe you're here tonight, you've never received Christ. Vielleicht bist du heute Abend hier und hast Christus noch nie empfangen. Pray with me. Bete mit mir. Simple prayer. Ein einfaches Gebet. God, come into my life. Gott, komm in mein Leben. And forgive me. Und vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. I want a new life with you. Ich möchte ein neues Leben haben mit dir. Say these words. Sprich diese Worte. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Please. Bitte. Say those words out loud. Sag diese Worte. Very quietly. Ganz still. God forgive me. Gott vergib mir. Through Jesus. Durch Jesus. Please. Bitte. Father, we think of this world. Vater, wir denken an diese Welt. And all that we could do by your grace. Und alles, was wir tun könnten durch deine Gnade. If we could only get these issues straight. Wenn wir einfach nur diese Dinge da gerade kriegen könnten. To receive forgiveness. Vergebung zu empfangen. To give it. Und genauso sie auch wieder zu geben. And to live in the authority of your grace. Und somit in der Autorität deiner Gnade zu leben. Use these words, Lord, to help us. Verwende diese Worte, um uns zu helfen. In our journey. in unserer Reise. We pray in Jesus' name. Darum bitten wir dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Guten Abend, schön mit euch allen zu feiern. Good evening. It's wonderful to celebrate with all of you. Vor circa 2 Wochen gab es im italienischen Lotto einen riesen Jackpot zu gewinnen. A couple of weeks ago in the Italian lottery there was a huge jackpot. Ich habe in der Zeitung gelesen, die Chance zu gewinnen war circa 1 zu 630 Millionen. And I read in the newspaper that the chances of winning was 1 to 630 million. Gott beschenkt uns 1 zu 1. God blesses us 1 to 1. Wir öffnen unser Herz. We open our hearts. Und wir bekommen von ihm Vergebung. And we get from him forgiveness. Wahres Leben. True life. Ewiges Leben. Eternal life. Wir sind absolute Gewinner. We are total winners. Und wir, die wir hier noch unsere Gemeindefamilie haben, haben ein wunderbares Gebäude zur Verfügung gestellt bekommen von Gott. And those of us here who are in this church family have received a wonderful house of the Lord, building from the Lord. Wir haben ganz tolle Möglichkeiten. We have great possibilities. Wir haben einen wunderbaren Pastor. We have a wonderful pastor. Wir haben einen wunderbaren Jugendpastor. Wonderful youth pastor. Wir haben einen Dienst für Frauen, für Männer, für Kinder. We have ministries for women, for men, for children. Wir sind einfach unglaublich beschenkt. We are incredibly blessed. Deswegen möchte ich für die Spende beten, damit wir diesen Segen und dieses Geschenk weitergeben können an alle, die es noch nicht wissen oder die das nicht genießen können. And that's why I would like to pray for the offering, so that we can give this blessing on to others who don't have it yet. Vater im Himmel, Father in heaven, du bist allmächtig und allwissend. You are almighty and all-knowing. Du hast diese Erde und das gesamte Universum erschaffen. You have created this earth and this whole universe. Und du bist an jedem einzelnen von uns interessiert. And yet you are interested in each one of us. Nichts, was uns betrifft, ist dir gleichgültig. Nothing that concerns us is in you are indifferent to. Vater, danke, dass wir geben können. Thank you, Father, that we may give. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen berührst. And I ask you that you would touch our hearts. Dass sie nicht klein und hart bleiben, sondern dass sie einfach aufgehen für die Sache, die dir wichtig ist. That they don't stay small and hard, but that our hearts would open up for things that are important to you. Ich bitte dich, segne die Geber und die Gaben. Bless the giver and the gifts. Und lass die Gemeindeleitung deine Weisheit in der Verwendung haben. And give the leadership wisdom to use it. Amen.